Kundgabe 6035. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.08.1954. Liebe Anstrahlung Gottes. Freier Wille. In meiner Liebe seid ihr alle geborgen, und keinen lasse ich aus, der diese meine Liebe anfordert, der in ihrem Strahl sich sonnen will. Keinen stoße ich zurück, der sich mir naht, weil ihn die Liebe zu mir treibt. Denn meine Liebe zieht alle zu mir, aber sie verhält sich still, wenn der Mensch Widerstand entgegensetzt. Denn meine Liebe bestimmt nicht den Willen des Menschen, sondern lässt ihm vollste Freiheit. Und darum kann auch ein Mensch sich wieder lösen aus den Armen meiner Liebe und abstreben von mir. Doch er wird nimmermehr die Seligkeit finden und darum auch sicher zurückkehren zu mir. Wer einmal freiwillig sich in mein Liebebereich begeben hat, der verlässt es nimmermehr. Die vielen aber, die noch außerhalb stehen, die von meiner Gnade noch nicht berührt werden konnten, weil sie ihrem Schein entflohen, sind darum auch in einer bedauerlichen Lage, weil ihnen noch nicht die Wohltat eines Liebestrahles wurde, wenn auch aus eigenem Verschulden. Sie brauchten sich nur zu nahen, sie brauchten nur zu wollen, dass ein Liebestrahl sie treffe, und sie würden wahrlich nicht leer ausgehen. Denn meine Liebe reichet unendlich weit, und sie berührt eines jeden Menschen Herz, das nicht unwillig ist. Seligkeit für ein Wesen gibt es aber erst durch den Empfang meiner Liebekraft. Und erst in der Durchstrahlung mit meinem Liebelicht findet es seine Beglückung. Darum aber ist der Zugang in meinen Liebestromkreis jedem Wesen geöffnet, dass es also ohne Willenszwang sich dorthin wenden kann, wo es einen sanften Lichtschein erblickt, der von meiner Liebesonne ausgeht und weit hinein in das Dunkel der Nacht leuchtet. Das Liebelicht aus der Höhe, die Ausstrahlung meiner selbst. Mein Wort wird allen Menschen zugänglich sein. Es wird ihnen als rechtes Licht leuchten auf ihrem Erdenlebensweg. Es wird das Menschenherz berühren als Wohltat. Es wird ein Licht der Erkenntnis anzünden und dadurch Liebe zu mir. Mein Wort ist die Hand, die sich nach euch ausstreckt, die ihr nur zu ergreifen brauchet, um nun von mir gezogen zu werden an mein Herz. Mein Wort ist der Strahl meiner Liebesonne, die eine gar gewaltige Kraft hat und auch das Eis in euren Herzen zu schmelzen vermag, wenn ihr nur euch diesem Wort öffnet, um seine Kraft nun auch zu spüren. Wenn ich selbst einen Menschen anspreche, so muss sein Widerstand gebrochen werden. Doch ob er sich selbst von mir ansprechen lässet, das ist seinem freien Willen anheimgestellt. Solange er sich abkehret von mir, solange hat meine Liebekraft auch keine Wirkung. Das heißt, ich lasse sie nicht wirksam werden, wo ich Widerstand sehe, weil ich den freien Willen des Menschen achte. Selig aber, die ihren Widerstand aufgeben, die ihr Antlitz mir zuwenden, die sich den Strahlen meiner Liebessonne aussetzen und nun in sich das Verlangen spüren, mir näher zu kommen, um immer seliger zu sein in meiner Liebe. Selig, die mein Wort anhören, es in ihren Herzen erwägen und es ausleben. Denn diese sind von meiner Liebe erfasst, und sie werden sich ewig nicht mehr von mir lösen, sondern stets inniger sich mir anschließen, weil die Liebe ein festes, unzerreißbares Band ist, das nun das Kind mit dem Vater verbindet, auf ewig. Amen.